Die südkoreanische Organisation Büro Solidarität zur Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft gab am 29. September eine Erklärung ab und protestierte dagegen, dass der zentrale Landesgerichtshof Seoul eine schriftliche Anordnung erließ, die Leiche des durch die polizeiliche Gewalt gestorbenen Bauern Baek Nam-gi zu obduzieren.